This nation rules the nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Now here comes the man called Gregory Isaacs, along with a man called D. Brown. What I know you always say is night nurse. Tell her try your best just to make it quick. Come attend to the sick. But I say, lady, don't be so slick as I'm gonna tell you. For there must be something she can do. For me and this you. This heart is broken in two. Not true, boo. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. And she must come and talk to His Excellency. Night nurse. When I say young lady, be on be you balloon, no kind of quench your disease, I will say. What? My I need a nurse. Somebody head back first, need a nurse. And then my old lady first, I need a nurse. And when them bring her come first, I need a nurse. Yeah. I don't wanna see no doc. Cause the doc don't wear no frock, y'all. I need attendance from my nurses around the clock. Tick, tick, tock, but around the clock. Cause there's no prescription for me. As you can see, he's the one and only remedy. What? Make me feel good like you don't want me to shoot, y'all. My nurse, only you alone can quench your thirst. Lordy, lordy, lordy, lordy. Miss Claudia. My nightmares make it quick. Ooh, the pain is getting worse. Yeah, now. Getting worse. Bring up first. Yes, I need a nurse. Somebody hit my get first. I need a nurse. And let me water first. But need a nurse. To quench your fame, your music, all the turns. I need a nurse. Wow, tip it. And congregate eyes on the man called D. Brown under the Roy says, yes, we need a nurse. Hey, we need a nurse. Somebody hit bucket first. I don't wanna see no doc. Cause the doc don't wear no frock. I need attendance from my nurses around the clock. But I tick, tick, tock. Tick, tick, tock around the clock. Cause I will tell you. Cause there's no prescription for me. In a different style. He's the one and only remedy. Only little remedy we have. So bring me the nurse. Somebody hit my get burns. We need a nurse to quench my musical turns. I need a nurse. Somebody grab an old lady burns. We need a nurse. You tell me. My nightmare. Sing the song. All the pain is getting worse. And I don't want to go in a hearse, as I will tell you. I'm hurt by love. Hurt by love. Shooting stars above. And I'm sure. Yeah, so we need a nurse. No doctor can cure. Bring a comfort, a nurse. Somebody get back in first. We need a nurse to quench my musical thirst. We need a nurse. Somebody get back and burns. Come back from right this one. Ja, willkommen hier bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Mein Name ist Franz Hahnemann und die Sendung heute wird musikalisch ziemlich schwarz werden. Denn ich habe einen Gast aus Afrika hier. Hallo, mein Name ist Dennis Robert und ich habe seit 2 Jahren hier in Ende gewohnt. Ja, das Lied, wir haben gerade gehört, ist von Roy, Gregory Isaacs und Dennis Brown mit Night Nurse. Und weiter geht es mit Yellow Man. We'll dedicate this one to all the lovers. I think in this world, all we need is just love. Me believe, good loving when we need. Me believe, good loving when we need. Me believe, good loving when we need. Cause when it come to girls, I get them with ease. When it come to girls, I get them with ease. No bumping, no boring, I don't get no quiz. The higher the mountain, the cooler the breeze. The younger the couples, the tighter the quiz. Me believe, good loving when we need. Me believe, good loving when we need. Me believe, good loving when we need. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Cause me believe, good loving them we need. Me believe, ribbit, good loving them we need. Me believe, hey, good loving them we need. Cause we are going on a summer holiday. Would you want to go with me? We go into London and New York City and even the place of Miami. I'm going on a summer holiday. Would you want to go with me? We go into London and New York City. Will you want to go, Rosie? Cause every mickle make a muckle, every muckle make a mickle. You never know, your love couldn't make a good couple. The higher the mountain, the cooler the breeze. The younger the couple, the tighter the squeeze. Me believe, eh? Good love in the minute. Me believe, ribbit. Good love in the minute. Me believe, eh? Good love in the minute. Me believe, good love in the minute. If all the girls should be cross the sea, all the girls should be cross the sea, what a great swimmer yellow man would be. What a great swimmer yellow man would be. My ink is pale, my pen is dry. My love for you, it will never die. I'll love you till the well run dry. I'll love you till the stars stop shine. Cause you're a one of a kind, I make you mine. We are going on a summer holiday. Would you want to go with me? We go into London and New York City. Will you want to go, Rosie? We are going on a summer holiday. Would you want to go with me? I'm going to London and New York City. Would you want to go, Rosie? We believe, good loving and we need. We believe, good loving and we need. We believe, good loving and we need. We believe, good loving and we need. I'm coming and I'm coming and I'm coming on strong. You never know, your love be your husband. If I'm right, I can't be wrong. Cause your love man come to sing this song. We are going on a summer holiday. We don't want to go, Rosie. We go into London and New York City. Are you coming with me, Rosie? We are going on a summer holiday. We don't want to go with me. I go into London and New York City. Will you want to go, Rosie? We believe, good love in the meaning. We believe, good love in the meaning. We believe, repeat, good love in the meaning. We believe, good love in the meaning. Roses are red, my love, but violets are blue. Me believe von Yellow Man. Und das nächste Lied kommt auch von Yellow Man und heißt Reggae Calypso. Si, senor, you come to challenge the king, eh? Oh no, senor, oh no. This are the Reggae Calypso. This are the good soca mento. This are the Reggae Calypso. This are the good soca mento. Everybody know jump, jump, jump, jump, jump, jump. Woo! This are the Reggae Calypso. This are the good soca mento. This are the Reggae Calypso. This are the good soca mento. When me on my way to London, I met up on a girl, they call her Ivan. She say, yellow man, I want to be you, woman. She hold up on me hand, she give me Roman. She say, yellow man, you is a very strong man. Lord, Reggae Calypso. Sa di good soca mento, Reggae Calypso. Sa di good soca mento. Are you feeling hot? Are you feeling hot? Are you feeling hot, hot, hot? Woo! Reggae calypso. It's a the good soul coming to. It's a the reggae calypso. It's a the good soul coming to. Well, me on my way to San Diego. I met another girl, she loved me so. She say, yellow man, please don't go. She bent her back, she touch her toe. The yellow man, they are back all in a row. Woo! Reggae calypso. It's a the good soul coming to. This a the reggae calypso. This a the good soca mento. Wave your hand in the air. Wave your hand in the air. Let me know your air. Say oh, oh. Say new, new. Say ah, ah. Say yellow. Yellow. Yellow. Yellow. Woo. Reggae calypso. This a the good soca mento. This a the reggae calypso. This a the good soca mento. Everybody know jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, woo! Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, woo! I'm on my way to St. Elizabeth. I book another one, she named Paulette. She say, yellow man, I love you to death. The free food, clothes, money, you have to get. She kiss me from the chin, she rub down my chest. She say, yellow man, please get undressed. Me lie down in a bed, me start to caress. This are the reggae calypso. This are the good soca mento. This are the reggae calypso. This are the good soca mento. Wave your hand in the air. Let me know your air. Say oh. Calypso, this are the good soca mento. This are the reggae calypso. This are the good soca mento. This are the reggae calypso. This are the good soca mento. Are you feeling hot? Everybody, you're hot. Are you feeling hot? Hot, hot, hot, hot, hot. Woo! Reggae calypso. This are the good soca mento. This are the reggae calypso. This are the good soca mento. Everybody know jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. This a the reggae calypso. This a the good soca mento. This a the reggae calypso. Everybody love the disco. This a the reggae calypso. Everybody love the disco. Are you feeling hot? Are you feeling hot? Are you feeling hot? Are you feeling hot? Yeah, noch einmal das Blumentopf-Expertenteam mit dem Spiel um Platz 3, Deutschland gegen Portugal. Und Jungs, das habt ihr gut gemacht. Wir wollten nochmal mit euch feiern und es hat geklappt. Es war ein Traum, es war Hammer, es war fabelhaft. Es war der letzte Auftritt unserer Elf. Eigentlich schade. Es war ein richtig großes Spiel. Was heißt ein kleines Finale? Es war eine super Partie, da wurde Fußball gespielt. Ein Feuerwerk an Tricks, einfach pure Magie. Und Schweini haut gleich zwei in den Kasten rein. Es so schön, können gelbe Karten sein. Ja, unser Team ist ein Team, ganz egal wer auf der Bank sitzt. Von der Nummer 1 bis zur Nummer 23. Ey, und die schicken Portugal als Vierten nach Haus. Und Cristiano Ronaldo, der fliegt schon voraus. Yeah, 3-1, die Fans sind stolz. Es ist verbronze, doch es glänzt wie Gold. Ja, Genie und Titan liegen sich in den Arm. Was für ein Abschied für Figo und Kahn. Yeah, was für ein Turnier für das deutsche Team. Jetzt lasst euch feiern, ihr habt's euch verdient. Danke Jungs, es war ein Traum. Macht so weiter, hört nicht auf. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland und das waren Blumentops finale Kommentare zur WM. Und mit deutschem Rap geht's jetzt auch weiter und zwar kommt er von Dike D aus dem Ruhrpott, ein Rapper ebenfalls mit schwarzen Wurzeln. Der hat, glaube ich, 1998 ein Album herausgebracht, produziert wurde das von DJ Funky Chris von Too Strong zusammen mit Lee Buddha. Und damit ihr gleich mal wisst, wie der Dicke D unterwegs ist, folgendes Lied. Wenn du willst, ja, dann schick ich die Reime durch den Kopf. Deswegen nenn ich mich MC Dicke D. Mit dem Kopf auf den Schultern, so bin ich unterwegs. So geht es mir, dir, vielleicht auf den Keks. Doch ich kann nicht und ich will nicht aufhören. Mit meinen Jungs, da chill ich jeden Tag. Denn es tut so gut, wenn mein Kopf Pause hat. Zu der Crew dazu gehört Baloo mit Gemütlichkeit. Wir rocken jedes Haus, bis davon nichts mehr übrig bleibt. Mama sagt, du bist viel zu viel mit dem Kopf unterwegs. Doch ich liebe dieses Spiel. Irgendwann spiel ich's, vielleicht mal alleine. Irgendwann find ich's, vielleicht einen Scheiß. Doch ich bleibe bis zum Bitteren. Verlass das Spiel nicht mittendrin. Aus Witten bring ich den Flow. Da ist für jeden was zum Nicken drin. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, nur so geht's. Mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's. Mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's. Mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mayday, Mayday, Kleinhirn an Großes. Können Sie mir sagen, was da gerade los ist? Mitten im Gespräch reißt du mich wieder aus meinen Traum. Was hab ich grad gedacht? Mit dem Kopf unterwegs, bis ans Ende meines Gleis. Nicht zu wissen, was dort geht, das ist dafür der Preis. Doch ich scheiß auf den Band und ich scheiß auf den Trend. Der nicht weiß, was ich mein, uns nicht ganz genauso kennt. Auftanken, abfahren, Mann, gönne keine Pause. Irgendwann holt Mama dich schon wieder nach Hause. Papa, Start von der Dose, die Moral von der Freundin. Kannst du jetzt verstehen, warum ich meinem Kopf treu bin? Heyo, kehr wieder heim. Sonst wird dein Kopf noch krank mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Ich war gerade 17, mein Lehrer war 40. Er wollte meinen Kopf festschrauben, doch daraus wurde nichts. Er sagte, ich hier mich, doch hier ich bin der gleiche geblieben mit 22. Mit dem Kopf unterwegs wie eine Hure mit dem Körper. Die Freiheit meines Seins bestimmt das Geld meiner Wörter. Mein Kopf ist mein Einsatz, den ich verdopple. Rien never plus, es gibt keinen Stopp mehr. So schleich ich durch die Nacht wie ein Kater. Einsamkeit und Gewissensbisse sind mein Partner. Mit dem Kopf weg ich schon mal an, an Kanten. Aus jedem Fehler, den ich mach, mach ich so ein Bekannt. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Mit dem Kopf unterwegs, nur so geht's, mit dem Kopf unterwegs. Hier ist Dickes Album von 1998, erschien auf Deck 8. Es heißt Potpourri, ist ein sehr schönes Album. Und es gibt auch mindestens zwei Maxis dazu. Von der einen Maxi hören wir jetzt das Stück Ein Tag so schön wie heute im Stibo-Mix. Muttern stehen zu ihrem Kind auf dem Balkon. Erziehung aus dem sechsten Stock, es heißt Essen kommen. Die Kindheit aus Beton und die Jugend riecht nach Patex. Kape, die im Nütze den Tag, klingt das echt nach Klartext. 5 Tage sehen Schuhe, Muttern Erde nicht. 50 Jahre verschluckt ein Schlot, den Weg zum Sonnenlicht. Ist es nicht die Schnure, die ihn zum Kotzen bringt? Ist es jede Pore seines Körpers, die nach Atem ringt? Kauft euch den Quatsch, all den Tant Ultra Plus. Mega super und spezial, Finesse zum Genuss. Augen leuchten gleich, nimm doch dem Kerzenwachs. Platz da im Platzer, Konsum kennt nur den ersten Platz. Ein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und ich herab und ich herab. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und ich herab und ich herab. Das Leben ist hart, der Psychiater eine Null. Nur weil du's nicht mehr bringst, bist du doch noch nicht schwul. Hör auf deinen Fernseher, irgendwann wird es schon klappen. Es sind doch nur Probleme, die wir alle schon mal hatten. Knochen stehen davor, doch das Antlitz bleibt rund. Kelvin Klein ist kein Arzt, trotzdem macht er sie gesund. Gäb es kein Ideal, gäb es ja kein Wettkampf. Lächeln seht doch nur, wenn du auch noch was im Bett kannst. Romantik auf dem Bahnhofsklo gebückt. Die Liebe schickt dir so erbarmungslos zurück. Ohne Kondom kein Verkehr, doch mit Kondom kein Ständer. Liebst du dieses Leben, ja, dann liebst du auch mein Yeah. Ein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. 99 alle 5 Finger in der Luft. Stieber 20 ist the Bakery. 3, 2, 1. Wie geht's den Kindern? Leuchten sie im Mondschein nicht? In einer warmen Nacht, doch der Mond scheint nicht. Geht die Sonne unter, gilt das als Energieproblem. Für die Sendung nie was wissen, immer wählen. Wie können sie sich am besten schämen? Zukunft gilt das Zauberwort, was so manchen verhext. Magier gibt es nicht, aber wer hat das gecheckt? Nur wer den Staat bezahlt, gilt das wirklich braver. Zur Belohnung gibt's Fisch, ein für jeden After. Macht das Leben Sinn ohne Ferien in Indien? Nur Tote sind Helden, bestätigen Individuen. Reiche und Zombies, Kellner wirklich weise. Warum glaubt dir denn keiner? Sprichst du immer leise? Worte sind so harmlos, so wie Rapmusik. Es kann sich nur was ändern, wenn es was zu Männern gibt. Worte sind so harmlos, so wie Rapmusik. Es wird sich nur was ändern, wenn es was zu Männern gibt. Sein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. Ein Tag so schön wie heute, er sollte nie zu Ende gehen. Die Sonne scheint auf dich herab und will deine Hände sehen. His songs are about night people. The Lords. The blinking world of neon. And he sings in one move, as if the hands of the clock or the world had stopped at 3 a.m. nice people. Nice people. His songs are about night people. Night people. His songs are about night people. He heard Coast to Coast of Radio Ostfriesland. Genau, und das gerade war wieder ein Stück von Cabin Jack. Von dem haben wir vor 14 Tagen schon mal was gehört. Letzte Sendung haben wir euch die Compilation Fantastic Freeriding von Switch Stance Recordings aus dem Ruhrpott vorgestellt. Sehr schöne Downtempo-Nummern sind da drauf. Das, wie gesagt, von Cabin Jack, Night People. Und jetzt kommt Bojo Bante mit dem Lied Destiny. Genisma. There was good and evil. We chose good. Why raise the time of the Most High, ye sons of men? The rich man's wealth is in the city. Yeah. Destruction of the poor is his poverty. Destruction of your soul is vanity. Yeah, yeah. Do you hear? I wanna rule my destiny. Yeah, I wanna rule my destiny. Whoa, whoa, destiny. Mama, look from where. They keep fighting me, I'm not giving up. May the realms of Zion fill my spiritual cup. Wisdom overstanding must never be too much. Give I protection day and night from even the pestilence that walk at a daylight. Destiny, mama, look from when you're calling. Destiny, mama, look from when you're calling. Restraining the Edens with a rod of iron. You know not the destiny of a next man. Why hold him? Set him free far too long. Destruction of her soul. Two Coast. Was für ein schöner Klang. Ihr hört die Sendung Coast to Coast mit Dennis und Franz. Yes, und auch musikalisch geht es jetzt wieder nach Afrika. Zwar diesmal nach Mauretanien. Und zwar hören wir die 994 Crew. Das ist sowas wie so eine Supergruppe aus Mauretanien, wo ganz viele Leute mitgemacht haben von verschiedenen Soundsystemen und verschiedene Sänger halt. Und das Original aufgenommen wurden für eine Compilation mit dem Namen Sene Raga. Wir hören die 994 Crew mit Bad Boy. 994 Crew. Run back and get to Kanga. Sem, des plus gun pas pour le fun, on bat du sem, man bat cum, un petit cum qui te l'aime. Passe le slam en rap en slam, en slalom en salmon. Le vagalam au microphone, petit bout d'homme selon la norme. Africa révolution, jamak salam, denden kosam. Un peu de respect, tu dis jam, SDF en love chalon. Get up there, wanna get it, get it, bandé. Arbre da kamala, kokula tade. Mimi wanna, wanna, bandé sai sai. Anker da kam, wahai, wahai. Chicky pow pow, kure kure kure, mimi wapu na day, wapu na day, boy no be my day. Ula ay ay, mimi nani gula day. Von mir ist von Lagbaja aus Nigeria und es heißt Konko Bilo. Das widme ich gerne Afrikaner, alle Afrikaner und Afrikanerinnen in Ostfriesland und Deutschland insgesamt. Viel Spaß! Send me like Daniel. se wa pa jo leku ah io ni bo ah owo gba le sa ah ese pa pota ori wa fi tu be ia gama Coast to Coast, 21 Uhr 93. Nochmal. Es sind 34 Grad im Studio. 34 Grad, auf jeden Fall ganz schön heiß. So no one take it personal. Who not about done? You think me confident? All me have to do is send for the new gun. Anything test dead. We just fly off those head. Down the mercy. Kill them. Duck a dill, dill, dill. Sell a boy get killed. Duck a dill, dill, dill. You better sign on the will. Duck a dill, dill, dill. A boy get killed. Duck a dill, dill, dill. Look up in the barrel. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out them tongue. When them see me, me, me, me, me see the hit man a come. Hold on. on the general. Enough of them a pose up like a them run the world. Let me tell you something, fi me gun it a me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Let me tell you something, fi me gun it a me girl. Me gun me hug up and kiss, sleep with that night. If a boy try a thing, me shut out in my sight. You know I a night is dandemite. When me hold my cavoon, I strictly truth or right. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. When you see me see the hit man a come. See me see me just can't done. See me see the hit man a come. See me see me just can't done. My man is a general, pick your coffin. Are your burial spot? Turn us see I and I me coming down at pick your coffin. Are your burial spot? Turn us see cut the rank or roll up the spot. Pick your coffin. Are your burial spot? Turn us see I and I me coming down at you see the gunshot. When that fire hit at all the informer them, them be step back you see the gunshot. When that fire hit at, tell them I and I roll up the spot you see the gunshot. When that fire hit at, you must build a big house. Dove got with flowers, I do a we have flowers span top. No pretty candle hit chopping at that mind, missing your dung day. But cool down, relax, you think a holiday in when you eat chopping at that. Listen, I and I pan the mic, just a chat. Them one tie, them one tie. Kill them. So come at them funeral, them things say, them things say. Kill them. Them on the general, them one tie, them one tie. Them no say, them no say. High man is the general. Limmy limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. When you see me see the hit man a come. See me see me just can't done. See me see the hit man a come. See me see me just can't done. Cutty Ranks mit Limb by Limb. Mein Name ist Dennis Roberts. Coast to Coast wieder in 14 Tage. Auf Wiedersehen. Yes, und wir verabschieden uns wieder mit Cutty Ranks, diesmal aber einer ganz neuen Platte. Auf dem Album von Razor X Productions, produziert von The Buck und The Roots Man, gibt es ein Lied mit Cutty Ranks, das heißt Boom Boom Klart. Damit geht dann die Sendung zu Ende und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, eine Playlist zum Beispiel, dann geht ins Internet www.coastradio.de. Mein Name ist Franz Hahnemann und auch ich sage auf Wiedersehen. Now me hear some boy a go round and a look trouble. Oh, eh? Troublemaker. Well, listen, from them a troublemaker, you just send them, come, I will fix them up. Now the mercy. Them think me play with people. I look trouble, it seems like them haunted. Cross me part, I will kill them to rotted. It seems like them want to get me wanted. Me make them family get broken hearted. One if you know, said the war just started. Disrespect on them head get parted. Can't level up, cause them don't really rate it. Them little gimmicks all I get outdated. Why come flip me, kill them boom boom clock? Cause I man no care about them boom boom clock. If them push out limit, me done them boom boom clock. Cause I man no pet, not a boom boom clock. What for hear the massive scream out to boom boom clock? If them want me bust the dance out to boom boom clock. Why the girls them broke out yeah to boom boom clock? Anything touch me done them boom boom clock. I look trouble, it seems like them haunted. Cross me part, I will kill them to rotted. It seems like them want to get me wanted. Me make them family get broken hearted. One if you know, said the war just started. Disrespect on them head get parted. Can't level up, cause them don't really rate it. Can't take them gimmicks, man of the whole place ripping. See some boy tripping, crush over them just because them flipping. Man life and kicking, watch them lipping. Go give information about them and shit. While their blood tripping, champagne we sipping. We about to visit our world, become dipping. Them weak knee clipping, cause them slipping. Never stop flip until them get missing. Yo, why yo, I look trouble, it seems like them haunted. Cross me part, I will kill them to rotted. It seems like them want to get me wanted. We make them family get broken hearted. And if you know shit, the war just started. Disrespect on them head get parted. Can't measure up, cause them don't really rate it. Can't tell them gimmicks. Them no system and no shock again. And go up on top again. We have the whole dance hall, we lock again. And hot again, and we back again. No matter where them try, I no matter them. Me have a back of them, have slack of them. Me have a money, but in your way for pressure them. Why you set again, I instant death again. Tell them in a nurse, I'm pet again. Go, I go, I look trouble. It seems like them haunted. Cross me part, I will kill them to rotted. It seems like them want to get me wanted. Me make them family get broken hearted. And if you know, said the war just started. Disrespect on them head get parted. Can't level up, cause them don't really rate it. The little gimmicks all I get outdated. Push out them, make me kill them boom boom clock. Cause I man no care about them boom boom clock. If them ever front me done them boom boom clock. Give them a thousand rounds, yeah, to boom boom clock. Why you not tread, yeah, to boom boom clock. Let me hear the massive note to boom boom clock. If you don't want me bust the dance note to boom boom clock. You lock the whole place down to boom boom clock now. I look trouble, it seems like them haunted. Cross me part, I will kill them to rotted. It seems like them want to get me wanted. Me make them family get broken hearted. One if you know, said the war just started. Disrespect on them head get parted. Can't level up, cause them don't really rate it. Them little gimmicks all I get outdated. Tell the whole of them, say man, I lock down the place. Why come this and me stun the whole place? Tell the whole of them, you burn down the whole place. Go and cut the rock, you are run the whole place. Hot like a paper man, born as a hot sticker. Anyway, me come here, go apply the pressure. Why come test me, me put it on the trencher. Go and cut the rock, you born as a hot sticker. Tell the whole of them, man, I go rip down the place. Rip it. Tell them cut it.